Die UFM Club Night. Die UFM Club Night. Mit Franks. We'll be right back. UFM in the mix. Fit. UFM Club Night. Das Peak Time DJ Set in der UFM Club Night heute endlich mal wieder an den Decks mit Chris Liebing. Sein Set erweitert natürlich mit Decks and Effects das Wörtchen DJ Set an sich. Bei Chris, da wird im Mix aus ganz vielen Tracks ein ganz, ganz großer Beat oder so eine Art monumentaler Dauerloop. Zielstrebig, vorwärts, in die Nacht treibend. Wir freuen uns, Chris Liebing endlich mal wieder im Club Night Set zu präsentieren. Also bleibt im Groove. Und wer wissen will, was Chris hier auflegt, alle Tracks ab Montag auf der Playlist online. Alle Infos unter ufm.de. ufm.de. Hier ist die UFM Club Night. Die UFM Club Night. Club UFM Club in the mix. Bei uns in the Mix, Chris Liebing, straighter, ehrlicher Techno- und Tech-House, treibende Grooves vom Mixmeister. Also viel Spaß weiter mit diesem DJ-Set, bleibt im Groove. Thank you. UFM Club Night. Ihr hört das DJ-Set von Chris Liebing exklusiv in der UFM Club Night Peak Time. Und falls ihr selber Beats checkt und prüfen wollt, was sich hier von Tech House bis Techno an Tracks bewegt und dreht, jeder Beat steht hier ab Montag auf der Club Night Playlist. Alle Infos unter ufm.de. Thank you.

dark relay.